going to our message, which is understanding our faith kingdom. Amen. The Lord wants us to understand our kingdom. To understand it the way He wants us to understand it. Amen. And today we will learn about understanding, the real definition of understanding. Wir werden heute über die wahre Bedeutung des Verständnisses sprechen. And we talk also about revelation. Und über Offenbarung sprechen. And versus information. Offenbarung versus Information. And then if we have time, we go also to that of prayer. Und falls wir noch Zeit haben, sprechen wir noch über das Gebet. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We must understand the kingdom of heaven properly. Wir müssen das Königreich des Himmels richtig verstehen. Because the Lord wants us to understand it. Denn der Herr möchte, dass wir es verstehen. He wants us to know Him. Er möchte, dass wir ihn kennen. He wants us to understand Him deeply. Und er möchte, dass wir ihn in der Tiefe. If not, we will not experience the abundant life. Denn wenn nicht, dann werden wir das Leben in Fülle nicht erleben. That He came to give us. Das, was er uns gegeben hat. Amen. Amen. If not, we doubt heaven. Wenn nicht, dann werden wir den Himmel anzweifeln. If we do not understand the kingdom of heaven properly, wenn wir das Königreich des Himmels nicht richtig verstehen, how it functions, wie es funktioniert, we will doubt even the payment. Dann werden wir sogar das den Preis anzweifeln, den der Herr gezahlt hat. If the Lord even paid the price of anything for us. Wir werden anzweifeln, ob der Herr überhaupt den Preis gezahlt hat für uns oder nicht. Amen. Amen. Remember, John sent two of his disciples to Jesus. Erinnert euch an Johannes der Täufer, der zwei seiner Diener zu Jesus geschickt hat. In Matthew 11. In Matthäus 11. Amen. Amen. Because he did not understand the kingdom properly. Weil er das Königreich nicht richtig verstanden hatte. Amen. Amen. He did not know what the kingdom was all about. Denn ihm war nicht bewusst, worum es in dem Königreich eigentlich geht. He knows he belonged to God. Er weiß, dass er zu Gott gehört. Amen. Amen. It's just like the prodigal son, the brother, the senior brother to the prodigal son. Genau wie beim verlorenen Sohn, der ältere Bruder des verlorenen Sohnes. Amen. Amen. He knew he was a son. Er wusste, dass er ein Sohn war. But that what belonged to the father belonged to him. He did not even know that. Aber ihm war nicht klar, dass das, was dem Vater gehört, ihm gehört. So also that you know that you belong to Christ does not mean you can understand the kingdom of heaven properly. Praise the Lord. Hallelujah. So also that you know you belong to Christ does not mean you will understand the kingdom of heaven properly. Und dass du zu Christus gehörst, bedeutet nicht automatisch, dass du das Königreich Gottes richtig verstehst. Amen. Amen. Understanding things the way the Lord wants us to understand them is very important. Die Dinge so zu verstehen, wie der Herr möchte, dass wir sie verstehen, ist sehr wichtig. Because Satan will want you to understand it in his own way. Denn der Teufel möchte, dass du die Sachen auf seine Art und Weise verstehst. Are you getting it? You know, man, you know, men have their own understanding. Denn der Mensch hat sein eigenes Verständnis. In Luke 24, verse 45. Wir lesen Lukas 24, Vers 44. Then open he their understanding, that they might understand the scripture. Praise the Lord. Hallelujah. To understand the scripture, we need our understanding to be opened. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. It means without Christ, you can never understand Christ. Das bedeutet, ohne Christus wirst du nicht in der Lage sein, Christus wahrhaftig zu verstehen. Are you getting it? Mm-hmm. That you choose him does not mean you understand him. Dass dass du dich für Christus entschieden hast, bedeutet nicht, dass du ihn automatisch auch richtig verstehst. Amen. We are going to be understanding him from one stage to another. Du wirst ihn von Etappe zu Etappe mehr verstehen. But you must be hungry of him. Aber du musst auch hungrig nach ihm sein. It means you must be hungry of the truth. Das bedeutet, du musst hungrig nach der Wahrheit sein. And not hungry of yourself. Und nicht hungrig nach dir selbst. And not hungry of whatever you desire, but hungry of the truth, which is Christ Jesus. Nicht hungrig sein nach dem, was du verlangst, sondern hungrig sein nach der Wahrheit, was Christus Jesus ist. Amen. In Proverbs 3, verse 5, say, lean not unto your own understanding. In Sprüche 3, Vers 5 steht, dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen sollen. Amen. Human have their own understanding. Denn der Mensch hat sein eigenes Verständnis. Amen. And it's not different from that of Satan. Und das Verständnis des Menschen ist nicht anders als das Verständnis vom Satan. Are you getting it? Because, you know, the Bible, Jesus, anytime he's talking about men, he always talks about Satan. Denn jedes Mal, wenn die Bibel von den Menschen spricht, dann geht es um den Satan. Amen. In Matthew 16, he talked, you know, he connected men to Satan. In Matthäus 16, I hope you know the place. Wie der Herr den Satan mit den Menschen verbindet. Are you getting it? Amen. When he rebuked Peter, amen, he said Peter was speaking like men. He told Peter, he said, he rebuked Peter and said, get behind me, Satan. You are speaking like men, Peter. Als er zu Petrus sagte, weiche von mir, Satan, denn deine Gedanken sind menschlich und nicht geistlich. Da hat er den Menschen mit Satan verbunden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, on Sunday, by God's grace, we will go into that very place deeper. That of man, or let me say man, amen? Jesus was 100% man and 100% God. But the man that he was different from the natural man. Und am Sonntag, weil, wenn uns die Zeit bleibt, werden wir nochmal in die Tiefe gehen zum Thema des Menschen. Weil Jesus auch 100% Mensch war und 100% Gott war, aber die Art des Menschen, dass Jesus war, aber anders als der natürliche Mensch, den wir heute kennen. Amen. Jesus' spirit was God. Denn der Geist von Jesus war Gott. Amen. His soul was not polluted. Und seine Seele war nicht verunreinigt. Are you getting it? Mm-hmm. It means his body is different. Das bedeutet, sein Körper ist bereits anders. Are you getting it? Mm-hmm. So also is you and me. Genauso ist es bei dir und mir. We have the spirit of Christ. Wir haben den Geist des Christus. And we have the soul of Christ Jesus. Und wir haben die Seele von Christus. And our body is also different. Und unser Körper ist dementsprechend auch. And that's why Jesus, every time he's talking about man or man, he's not talking about you and me. Und wenn Jesus von den Menschen oder vom Menschlichen spricht, dann spricht er nicht von dir oder von mir. Are you getting it? Mm-hmm. Because men have their own ways of thinking. Denn der Mensch hat seine eigene Art zu denken. They have their own system. Sie haben ihr eigenes System. They have their own thought. Sie haben ihre eigenen Gedanken. That is not of Christ Jesus. Und die sind nicht von Christus. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Amen. On Sunday, by God's grace, we have a lot of things to deal with. Amen? Amen. The Lord already, we already have a lot of message for Sundays. Amen? Und der Herr hat schon viele Botschaften für Sonntag vorbereitet. Und bei seiner Gnade werden wir das nochmal vertiefen. Amen? Amen. In fact, John 5:20. In 1. Johannes 5:20. He said Christ have his own understanding. Lesen wir, dass Christus sein eigenes Verständnis hat. Let's go there, please. Wir lesen 1. John. 1. Johannes. First John 5:20. 1. Johannes 5, Vers 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him. Praise the Lord. Amen. That is true. Understanding to know him. Without understanding, you cannot know Christ. Er hat uns das Verständnis gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Das heißt, ohne Christus kannst du ihn nicht verstehen. God kind of understanding. Gottes Art des Verständnis. Amen. That is also called spiritual understanding. Amen. Amen. Because to believe God, that you have not seen with your five senses, it takes, you know, you have to be of another level. Denn Gott zu glauben, ein Gott, den du noch nie zuvor gesehen hast und noch nie mit deinen fünf Sinnen irgendwie ertastet hast, erfordert eine andere Art von Verständnis. Jesus said, no one has seen God except him alone. Jesus hat, niemand hat Gott gesehen, außer er selbst. Praise the Lord. No man has seen God physically. Kein Mensch hat je Gott physisch gesehen. But we have seen Jesus. Aber wir haben Christus. And we know Jesus. Und wir kennen Christus. And that's why how we know God. Und daher kennen wir auch Gott. The only true God. Den einzig wahrhaftigen Gott. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, 1 John 5:20 said, Christ have his own understanding that he gave us to know him. In 1. Johannes 5, Vers 20 haben wir gelesen, dass der Herr uns sein eigenes Verständnis gegeben hat, damit wir ihn erkennen. It means to know him is everything. Das bedeutet, ihn zu erkennen, bedeutet alles. How we get healed is to know him. Die Art und Weise, wie wir geheilt werden, ist, indem wir ihn erkennen. How we can live his life is to know him. Das Leben in Christus zu leben, ist, indem wir ihn erkennen. How we can, are you getting it? How you can live the life that he came here to give you. Dass du das Leben lebst, was er dir gegeben hat, ist, indem du ihn erkennst. He said, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy, but I have come to give you life. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, aber ich bin gekommen, um Leben zu geben. We were once dead. Wir waren einst tot. And now we now have the life of Christ. Aber jetzt haben wir das Leben von Christus. It's not enough to have that life. Und es reicht nicht nur, das Leben zu haben. He wants to see the manifestation of that life in our life. Er möchte, dass sich dieses Leben auch in unserem Leben manifestiert. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. To understand his ways. Seine Wege zu verstehen. To understand his truth. Und seine Wahrheit zu erkennen. And to understand his life. Und sein Leben zu verstehen. God kind of understanding. Die Gottes Art des Verständnisses. And this understanding must come from him. Und dieses Verständnis muss von ihm kommen. If not, you can never know him. Wenn nicht, dann wirst du nicht in der Lage sein, ihn zu kennen. Amen. Amen. It is hidden from the world. Denn es ist der Welt verborgen. Amen. Amen. But it is being revealed to us today. Aber es wurde uns heute offenbart. In Colossians 1, verse 9. In Kolosser 1, Vers 9. Please go there, please. Wir lesen Kolosser 1, Vers 9. Vers 9. Yeah, verse 9. Colossians 1, verse 9. He said, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No, here I talk about spiritual understanding. Hier geht es um die geistliche Weisheit, geistliche Einsicht. Spiritual understanding. It means understanding what Christ called the truth. Geistliche Erkenntnis, das heißt zu erkennen das, was Christus die Wahrheit nennt. Amen. Amen. To understand Christ, with the natural understanding, you can never understand Christ. Christus mit dem natürlichen Verständnis zu erkennen, wird nicht möglich sein. You need another understanding. Du brauchst ein anderes Verständnis. Another level, higher level of understanding. Eine höhere Ebene an Verständnis. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And somebody must open it. And that person is Christ Jesus. Und jemand muss dieses Verständnis öffnen. Und diese Person ist Christus Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in 1 Corinthians 15, verse 50, it said, flesh and blood cannot understand the kingdom of heaven. Und in 1. Korinther 15 lesen wir, dass Fleisch und Blut das Königreich Gottes nicht verstehen können. And 1 Corinthians 2, verse 14. 1 Corinthians 2, verse 14. It said, the natural man cannot understand the things of the kingdom of heaven. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, dass der natürliche Mensch die Dinge von Christus nicht verstehen kann. Are you getting it? They cannot understand it. They cannot get it. Sie können es nicht verstehen. Sie können es nicht begreifen. And we are surprised if they cannot even get it. Und wir wundern uns, warum diese Menschen es nicht verstehen. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot apply what you do not understand. Du kannst nicht das anwenden, was du überhaupt erst gar nicht verstehst. Mm-hmm. Christ wants us to understand his mysteries. Und der Herr möchte, dass wir sein Geheimnis verstehen. His kingdom is a mystery kingdom. Denn sein Königreich ist ein Let's go to Mark 4, please. Mark 4. Mark 4, verse 11 and 12. Markus 4, verse 11 to 12. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. Amen? Amen. The kingdom of heaven is a kingdom of mysteries. Amen. He said that seeing they may see. They may read the Bible and not get it. Are you getting it? You know, they read the Bible with their physical eyes. They are just well opened and they can read it even more than you. They can read it 120 million times, but they can never get it. Just like Papa just said, he said, Kurokuro, they can just see it. Amen. But they cannot get it. Because they are without Christ. Because they are not after Christ. Because they reject him. They refuse to surrender to him. Because they refuse to see him. They keep on seeing themselves. He said that seeing they may see and not perceive. You cannot know the true God without Christ Jesus. The only true God. You know, people want to go to God without Christ Jesus. It's not possible. In John 14, verse 6, Jesus said, I am the way to the true Father. In Johannes 14:6 sagt Jesus, ich bin der Weg zu dem wahrhaften. He said, no man can come to the only true God without me. So simple. Gott gelang, außer durch mich. Because if you want to go through another way, you just want to ignore me, reject me, and go through another way, you are going to meet somebody that is also a father, but Satan. Denn wenn du durch einen anderen Weg versuchst, den wahrhaftigen Gott zu finden, dann wirst du jemanden antreffen, einen anderen Vater, und zwar den Satan. Remember, in John 8, he called Satan their father. Erinnert euch an Johannes 8, da hat Jesus gesagt, dass der Vater der Leute Satan selbst ist. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12 again said that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear. You know, they hear when you speak, when you preach, but they cannot understand. Because it's not when you hear, it's when you understand. Do you see here? It's a hearing, they may hear and not understand. Praise the Lord. Amen. Amen. Least at any time, they should be converted and their sins should be forgiven them. No, there's no one that can forgive sin except Christ Jesus. And sin is blocking the way. Are you getting it? Somebody must pay the price of that sin. Remember, God hates sin. Though he loves people. But you know, that sin will always block the way. And somebody is there that, you know, is just there to pay the price of that sin. And to go to the true, to the only true Father, you have to go through that person. And that person is Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven is a kingdom of mystery. It means it's full of revelations. And nothing information. Nothing information. Not information. There's no, you know, information can never save you. Reading the Bible is information. Amen. That's why the Bible calls it parables. Amen. Amen. Know the difference between these two places. spiritual understanding and the natural understanding. Erkennt den Unterschied zwischen dem geistlichen Verständnis und dem physischen Verständnis. Amen. Mm-hmm. And also that of information and revelation. We'll go there later also. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Spiritual understanding and the natural understanding are two different things. Das geistliche Verständnis und das natürliche Verständnis sind zwei verschiedene Dinge. They are never the same. Sie sind nicht gleich. Amen. To understand things here on earth and to understand things that are in the spiritual world are two different things. Die natürlichen Dinge hier zu verstehen und die geistlichen Dinge zu verstehen, sind zwei verschiedene Dinge. Amen. Amen. You need Christ Jesus for the spiritual understanding. Du brauchst Christus Jesus für das geistliche Verständnis. You don't need Christ Jesus for the natural understanding. Du brauchst Christus aber nicht für das natürliche Verständnis. And that's why you know you can fail in your school. Deswegen kannst du beispielsweise they pass more than you. In der Schule versagen und die Leute und die are you getting it? Bestehen mehr als du. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To be clever in the school. In der Schule beispielsweise clever zu sein. To be called genius. You know genius in what book of record? You know their names are written there. Mm. It's not coming from their spirit, but from their mind. Mm. Das kommt alles nicht von ihrem Geist, sondern von ihrer Seele. If evil is coming from their spirit that is a dead spirit. Und selbst wenn es von ihrem Geist kommt, ihr Geist ist ein toter Geist, weil es Unchristus ist. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. To understand the doctor's reports, you don't need Jesus to understand it. You don't need the understanding. The spiritual understanding to understand the Bible, the doctor's report. Um beispielsweise einen Arztbericht zu verstehen, brauchst du kein geistliches Verständnis. Are you getting it? Mm. With the natural understanding, you can get it. Mit dem natürlichen Verständnis wirst du es verstehen können. Also is your report or result in the school. Oder auch deine Ergebnisse in der Schule. Are you getting it? Mm. Don't see that you pass or fail. You don't need the spiritual understanding. Um zu sehen, ob du bestanden hast oder nicht, brauchst du kein geistliches Verständnis. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus is after your spiritual understanding and not after your natural understanding. Christus Jesus geht es um dein geistliches Verständnis und nicht um dein natürliches Verständnis. Are you getting it? Yeah. You know, we just read the place that he said he opened their understanding. They were understanding something before Christ, you know, opened their understanding. Wir haben vorhin gelesen, dass Christus ihnen das Verständnis geöffnet hat. Das bedeutet, vorher hatten sie bereits ein Verständnis, indem sie Dinge amen. Amen. But they had the natural understanding, but not the spiritual understanding. Aber das war das natürliche Verständnis, was sie hatten, und nicht das geistliche Verständnis. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Things of Christ can never be understood with the natural understanding. Die Dinge von Christus können niemals mit dem natürlichen Verständnis verstanden werden. No way. The Bible said they are foolishness unto them. Die Bibel sagt, es ist ihnen eine Torheit. Amen. Amen. In 1 Corinthians 1. Please go there. 1 Corinthians 1. Verse 18. Are we there, please? 1 Corinthians 1, verse 18. He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Because the preaching of the cross needs spiritual understanding. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit gegen die verloren geht, weil das Wort vom Kreuz geistliche Verständnis erfordert. Mm. With the natural understanding, it will be foolishness to you. Mit dem natürlichen Verständnis wird es eine Torheit für dich sein. Amen. Mm-hmm. But unto us which are saved, it is the power of God. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. You can see that we are different from them. Das zeigt, dass wir anders sind als Amen. We are they are different from us. Und dass sie anders sind als wir. And there should be no comparison. Und dass wir uns niemals mit ihnen vergleichen. There should be no way you demand, you desire what they have. Soll es niemals das verlangen, was sie möchten. Are you getting it? Mm-hmm. They are full of debt. Praise the Lord. Hallelujah. Because Christ is foolishness. Things of Christ, they are foolishness unto them. Denn Christus und alles, was Christus beinhaltet, ist ihnen eine Torheit. But therefore, you, they are the power of Christ Jesus in your life. Amen. With the natural understanding, you can only understand information. So also you can only preach information. But never revelation. Aber amen. Amen. Because revelation comes directly from the Holy Spirit. Kommt vom Geist. Amen. Information can never save you. Information kann ich niemals retten. Amen. Religion preaches information. Die Religion predigt Information. And not revelation. Und nicht Offenbarung. Do you understand the true message of Christ Jesus? Your spiritual understanding must be fully open. Die wahrhaftige Botschaft von Christus Jesus zu verstehen, muss dein geistliches Verständnis geöffnet sein. Praise the Lord. Hallelujah. And once you are able to understand the truth, amen. Du in der Lage bist, die Wahrheit zu verstehen, once you are able to understand the true message of Christ, it becomes revelation. Sobald du in der Lage bist, die wahrhaftige Botschaft von Jesus Christus zu verstehen, wird es eine Offenbarung für dich. Are you getting it? Satan is never afraid of any information that you know. Der Satan fürchtet sich nicht vor jeglicher Information, die du kennst. Amen. Amen. Because information belongs even to him. It is his own property. His flesh and blood. Amen. Are you getting it? Information is without. Information is with the natural five senses. Information beinhaltet die fünf Sinne. They are not of Christ. Und sie gehören nicht zu Christus. The natural five senses fight against Christ. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Your natural five senses, they are enemy of Christ. And the natürlichen fünf Sinne sind Feinde, danke. Feinde von Christus. They are the part that always tell you the opposite of Christ. Sie sind der Teil von dir, der dir immer das Gegenteil von Christus erzählt. They will tell you, you still have problem. Sie werden dir immer erzählen, dass du Probleme hast. And Jesus said it is finished. Obwohl Christus gesagt hat, es ist vollbracht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. For example, you still have pain. Beispielsweise hast du noch Schmerzen. Are you getting it? The doctor's report, amen, is with the five senses. You can see it clean and clear. Oder der Arztbericht, das, was du mit deinen Augen ganz klar sehen kannst. Amen. They are the enemy of Christ. Das sind alles Feinde von Christus. Praise the Lord. Your school result, for example, is enemy of Christ. Deine Schulergebnisse ist ein Feind von Christus. No matter good or bad. Egal wie gut oder wie schlecht sie sind. You don't live after school report or result. You live by Christ. Denn du machst dich nicht von diesen Ergebnissen abhängig, sondern von Christus abhängig. You don't live by good report or bad report. You live by Christ Jesus. Amen. Du lebst nicht nach den Ergebnissen deiner Schulergebnisse, sondern du lebst nach Christus. Amen. Amen. Beware of the five senses. Amen. They love information. They will tell you you have problem. You still have problem. Amen. Though you have been praying. Though you have been depending on Christ. Well, you still have problem because you can still feel the pain. Aber du hast immer noch the feeling. Schmerzen immer noch fühlen kannst. Is somebody getting it? But Christ said they have been solved. Aber Christus sagt dir, dass die Probleme gelöst sind. And he did not even say they are going to be solved. He said they have been solved. Und er sagte nicht, dass sie gelöst werden, sondern dass sie bereits gelöst sind. Amen. Amen. Problems have voice. Die Probleme haben eine Stimme. They have ears. They have, you know, they can see. Sie können sehen. Praise the Lord. Amen. Problems can see. Probleme können sehen. They can speak. Sie können sprechen. The fig tree spoke to Jesus, and Jesus answered geht. Der Feigenbaum hat beispielsweise zu Jesus gesprochen und Jesus hat ihm geantwortet. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. With information, no problem can be solved in the kingdom of Christ Jesus. Mit Information kann kein Problem im Königreich Gottes gelöst werden. You know, if you read example of revelation and information is Matthew, just one that you already know, Matthew 16. Let's go there. Wir lesen Matthäus 16. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 13. When Jesus came onto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" The Son of Man. Amen. Amen. On Sunday, we'll talk about the Son of Man and the Son of God. It's a very interesting topic, amen, that the Lord wants us to know. Here, there's a big thing there, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. You can see they were all informations. He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, because flesh and blood can reveal things." Are you getting it? Mm-hmm. "But my Father, which is in heaven." This is a revelation. Petrus sagt, es ist eine Offenbarung. Wir lesen hier auch, dass Fleisch und Blut ihn das nicht offenbart hat, weil Fleisch und Blut auch ebenfalls Dinge offenbaren können. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And with the revelation comes always something heavy. Und mit Offenbarung folgt etwas Großes. In both sides. Auf, are you getting it? Mm. In both sides, both that of Christ and both that of Satan. Sowohl in dem Geistlichen von Christus als auch in dem von Satan. Sobald ein Offenbarung erfolgt auch was Großes, was danach. Once revelation comes, there's attraction. Sobald eine Offenbarung da ist, passiert was. Amen. Amen. And here you can see what Jesus said. He said, "And I say unto thee." Wir sehen hier ab Vers 18, was Jesus zu Petrus sagt. "That thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Mm-hmm. You can see it moves something. Once there is revelation, there is a movement. Und wir sehen, dass sich was bewegt hat. Wir sehen die Folgen, die gekommen sind nach dieser Offenbarung von Petrus. There's the movement in the kingdom of heaven and the kingdom of Satan. Denn es gibt sowohl Folgen im Königreich Gottes als auch im Königreich von Satan. You can see the next Satan spoke through Peter. Und wir sehen auch, wenn wir weiterlesen, dass direkt im nächsten Augenblick Satan durch Petrus gesprochen hat. Is somebody getting it? Ja. Amen. Amen. No, there was movement here, then there was movement here. Denn es gab sowohl Bewegung im Königreich Gottes als auch Bewegung im Königreich vom Satan. I hope you get it. Mm-hmm. We will go to the song here as later. Amen. Amen. Again, with information, no problem can be solved in the kingdom of Christ. Mit Information kann im Königreich von Christus kein Problem gelöst werden. You can see what immediately after that revelation, what Jesus said concerning Peter. Wir sehen, was Jesus nach dieser Offenbarung von Petrus geantwortet hat. The Lord released something. Der Herr hat etwas losgelöst. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Satan is never afraid or threatened by your information. Amen. Jesus is a prophet. He's a good man. He is not even threatened about that. No matter how many information you have, it doesn't move him. He won't help him to rejoice that you are so blind. Revelation is what still kills and destroys Satan. In fact, the more revelation you get, the more problems you are going to get from Satan. Je mehr Offenbarung du bekommst, desto mehr from his lies. His lies, they are going to fight you. Kommst du vom Satan, weil der Satan dich umso mehr bekämpfen wird mit seinen Lügen. If you go to 2 Corinthians 12, you see there. Let's go to 2 Corinthians 12. Wir lesen 2. Korinther 12 und schauen es uns hier an. 2 Corinthians 12. Verse 7. No, Paul is the one speaking here. He said, "At least I should be exalted above measure through the abundance of the revelation there was given to me a thorn in the flesh." Are you getting it? No, Paul was occupied, was full with, you know, abundant revelation. And Satan pursued him. Paulus war voller außerordentlichen Offenbarungen und der Satan hat ihn verfolgt. I hope you understand here. Amen. The more revelation, that's why you can don't be surprised how Satan is fighting here. Because here is full of revelation of Christ Jesus. Deswegen sollte dich das auch nicht wundern, wie sehr der Satan diesen Ort bekämpft, weil dieser Ort hier voller Offenbarungen ist. Are you getting it? Don't be surprised how Satan fights each and every one of us. Because he knows that you are just occupied. You are filled with the revelation of Christ Jesus. Wundert euch nicht darüber, dass der Satan euch so sehr ankämpft und angreift, weil ihr einfach voll von Offenbarung seid. Let's read it again. He said, "At least I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. Lest I should be exalted above measure." Praise the Lord. Amen. So that people will look down me and see that revelation as nothing. Und der Satan wollte Paulus bekämpfen, die Menschen auf ihn herabsehen und die Offenbarung schmälern. Are you getting it? Imagine how here is occupied with revelation. And all this street, we own all this street. Everything on this street, the cars, everything is. Don't you know how to draw people? Stellt euch mal vor, dass dieser Ort, in dem wir hier sinnvolle Offenbarung wäre und die Straße beispielsweise komplett befüllt wäre mit Autos, mit Cars. It belongs to us. So everything Sachen, here belongs to us. Zu uns gehören. So viele Sachen, die für die Augen des Menschen attraktiv erscheinen, die zu uns gehören. Und das würde ja automatisch andere Menschen auf uns sozusagen aufmerksam. They will want to come to Christ. Und sie würden wollen, zu Christus zu kommen. Because for them, seeing is believing. Weil für sie sehen auch gleich Glauben ist. Until they see, they never believe. Denn erst wenn sie sehen, fangen sie an zu glauben. Are you getting it? You know, if you look at the life of Paul, he was going from prison to prison. Nothing to admire there. Wenn wir uns das Leben von Paulus beispielsweise anschauen, er ging immer vom Gefängnis zu Gefängnis. Das war nichts, was ein Mensch von außen betrachtet, sich für sich selbst wünschen würde. Like we today, if you are looking for money, maybe if you go to a bank, this down, you can see it. You're not different. Are you getting it? Mm-hmm. Persecution everywhere. Are you? You know, Satan is against that revelation of Christ Jesus. Und der Satan he fights it. Kämpft sehr stark gegen diese Offenbarungen von Christus. Because he will not want the manifestation of it. Denn er möchte nicht, dass sich diese Offenbarungen manifestieren. It knows that once he manifests, it will draw people. Denn er weiß, dass sobald sich diese Offenbarungen manifestieren, dass es Menschen anziehen wird. Praise the Lord. Hallelujah. You know how many times Satan tried to fight this ministry. Und ihr wisst, wie oft der Satan versucht hat, diese Gemeinde anzukämpfen. And everyone here. So much. So sehr. Amen. Christ Jesus revealing himself to us. It's a great problem to Satan. Are you getting it? Christ Jesus, he said in Revelation, Matthew 11, verse 27, he said, all things have been given to me of my Father. He said, I am the one to reveal it to you. In Matthäus 11 sagt Jesus, Vers 27, alles, yeah. Vers 27 sagt Jesus, dass alles von ihm, von seinem Vater gegeben wurde. Let's even go there, please, go there. Und wir lesen das einmal. Matthäus 11, Vers 27. Vers 27. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Reveal. Everything in Christ is through revelation. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Das heißt, alles basiert auf Offenbarung von Christus Jesus. The devil number one hope is that you do not understand the kingdom of heaven. Die Nummer eins Hoffnung, der Satan hasst, ist, dass du das Königreich Gottes nicht verstehst. It means you do not understand Christ. Das gleichzeitig bedeutet, dass du Christus nicht verstehst. Amen. That is his number one hope. Das ist seine erste Hoffnung. Are you getting me? Mm-hmm. He doesn't mind if you are even born again. Ihm, he doesn't mind. Amen. Amen. What Christians call salvation. Das, was, das Christentum praise the Lord. Hallelujah. You know, the devil doesn't mind if you are born again. Den Teufel stört es nicht, dass du wiedergeboren wirst. But don't just become a citizen of heaven. Aber dass du ein Bürger des Königreichs Gottes wirst, das wird ihm ein Dorn im Auge. Are you getting it? Don't become a son. Werde bloß kein Sohn. Amen. Amen. That knows the detail of your father. Das wirklich in and out. Details seines Vaters kennt. Amen. Amen. Don't become a son. Continue to remain under a servant. Werde bloß kein Sohn. Rejoice. Bleib weiterhin ein Diener und agiere als Diener. Dann freut sich der Satan. Are you getting it? Because to truly believe deep inside you that you are a citizen of heaven. To truly believe inside you that you are a citizen of heaven have to come through revelation. Denn wahrhaftig in der Tiefe zu erkennen, dass du ein Bürger vom Königreich Gottes bist, das muss durch Offenbarung kommen. Amen. Because you no longer see yourself. You see Christ. Until you can see Christ, you will never believe you belong to the to you know that you are a citizen of the kingdom of heaven. Weil du dich nicht mehr selbst siehst, sondern nur noch Christus siehst. Und solange du nicht mehr dich selbst siehst, sondern nur Christus siehst, dann wirst du erst in der Lage sein zu glauben, dass du wahrhaftig ein Sohn bist und ein Bürger im Königreich Gottes. Are you getting it? Mm-hmm. That you no longer see what you do, but what he did, his finished work. Mm-hmm. Dass du nicht mehr das siehst, was du tust, sondern nur noch das fertige Werk von Christus siehst. Amen. Amen. Please, the revelation we are talking about here is the revelation of the finished work of Christ Jesus. Die Offenbarung, von der wir hier sprechen, ist die Offenbarung vom fertigen Werk von Jesus Christus. And that is his love for us. Und das ist his love. Das ist seine Liebe für uns. Amen. Amen. His finished work is his love for us. For God so loved the world, he sent his only son to come here. Sein fertiges Werk ist seine Liebe für uns. Denn so sehr hat Gott den Menschen geliebt, dass seinen Sohn gesandt hat. And that is what the Bible also calls charity. Und das ist das, was die Bibel auch Liebe nennt. Are you getting it? Mm-hmm. Let's go to 1 Corinthians 13. Wir lesen 1. Korinther 13. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 13. We'll quickly read from verse 1 to 3. It said, though I speak with the tongues of men, speaking tongues, and of angels, and have not. It's not that it's not based on the finished work of Christ, which is his love for us. Mm. It's nothing. Hier steht, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe hätte, und diese Liebe ist das fertige Werk von Christus, wenn ich mich darauf verlasse, dann ist es nichts wert. I hope you understand. Mm. And why you can see why Christianity is a problem. Und wir sehen, warum das Christentum heute ein Problem hat. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, you know, they speak in tongues very well. Weil auch sie, a lot of them. Sprachen, they believe in baptism of the Holy Spirit. Und sie glauben an die Taufe des Heiligen. They speak in tongues. Und sie sprechen in Zungen. Praise the Lord. Amen. But you know, is it all about his finished work, or is going to do it? Aber geht es wirklich um das fertige Werk von Christus, oder geht es darum, dass Christus noch was tun wird? Are you getting it? Mm. Praise the Lord. He said, though I speak with the tongues of men and of angels, and have no, if it is not depending on the finished work of Christ, which is God's kind of law, which is also called charity, I am become a sounding brass. Or a tinkling cymbal. I'm just making noise. Wir lesen hier, wenn du aber keine Liebe hast, wenn du diese Liebe, worauf es sich bezieht, ist das fertige Werk von Christus, wenn du dich nicht darauf verlässt, dann ist es nur ein schönes Geräusch für Christus. Ah, praise the Lord. Everything today is the finished work of Christ. Denn alles basiert auf das fertige Werk von Christus. Amen. Although I have the gift of prophecy and understand all mysteries, that's revelation. Talk about revelation. Though you have the gift of revelations, but it's not based on the finished work of Christ. You are nothing. Und wir lesen hier in Vers 2, dass es hier um Offenbarung geht, dass du die Gabe der Offenbarung hast, Offenbarung zu erkennen. Aber wenn es nicht auf das fertige Werk von Christus basiert, dann ist es nichtig. Are you getting it? Praise the Lord. Satan also have his own revelation. The flesh have his own revelation. Jesus said, flesh and blood have not revealed this to you. Because flesh and blood can also reveal. Jesus hat zu Petrus gesagt, Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, weil Fleisch und Blut auch Offenbarung geben können. Praise the Lord. Although I have the gift of prophecy and understand all mystery, that's revelation. Amen. And all knowledge, although I have all faith, the centurion man had that faith, amen. Mm-hmm. You have all faith, but it's not based on his finished work. It's rubbish. Wenn du den Glauben der Welt hättest, wenn es nicht auf den fertigen Werk von Christus basiert, dann ist es nichtig. The old faith and the new faith are two different faiths. Der alte Glaube und der neue Glaube sind zwei verschiedene Glauben. Just like the new circumcision and the new circumcision are two different circumcisions. Genau wie die alte Beschneidung und die neue Beschneidung zwei verschiedene sind. So also a prophecy and everything in the kingdom und of heaven. Und alles, was das Königreich including fasting. Und auch das Fasten. Are you getting it? Mm-hmm. Including prayers. Und auch das Gebet. Amen. Amen. Jesus said we should speak to things and not tell God about things. Denn Jesus sagt, wir sollen zu den Dingen sprechen und nicht Jesus um Dinge bitten in Bezug auf Situationen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. And all on knowledge, although I have all faith, so that I could remove mountain. It's not based on the finished work of Christ. If you can see it, amen. Amen. I am nothing. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Are we here? Mm-hmm. Ja, wir sehen hier, wenn es nicht auf das fertige Werk von Christus basiert, dann wäre ich nichts. Verse 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, you know, charity, you know, the good of this world. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Giving people money. Mm-hmm. Being there for people. Give your body to be burned. That's what is here. And though I give my body to be burned, and have no, it's not based on the finished work of Christ. Selbst wenn du deinen eigenen Leib opfern würdest, wenn das alles nicht auf dem fertigen Werk von Christus basiert, so nützt es dir nichts. It profited me nothing. Here is very heavy. Religion is going, they will hate here very well. They will not even go there. They will tear it out of their Bible. Die Religion würde das so nicht mal lesen können. Die werden das komplett anders interpretieren. Und wenn sie das so lesen würden, würden sie das wahrscheinlich aus der Bibel rausschneiden. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All revelation must be based on the finished work of Christ. Jede Offenbarung muss auf das fertige Werk von Christus basieren. And because people can have revelation without Christ Jesus. Denn Menschen können Offenbarung enthalten ohne Christus Jesus. Amen. Amen. That's not coming from Christ. Eine Offenbarung, die nicht von Christus. Amen. The flesh have their revelation. That is still under Satan. Satan also has his own revelation that is still under himself also. Denn Satan hat auch seine Offenbarungen, die unter ihm sind. Und das Fleisch kann den Menschen auch Dinge offenbaren. Amen. Amen. To be one with evil. To love evil. To steal, to kill, and to destroy Satan's life. You don't need Christ Jesus' understanding. Beispielsweise das Böse zu lieben, das Böse willkommen zu heißen, Satans Lügen zu glauben, dafür brauchst du keine Offenbarung von Christus. Are you getting it? To live the life of this world, to live religious life, you don't need the understanding of the Spirit, spiritual understanding. Um dieses Leben hier auf Erden zu leben, oder um das religiöse Leben zu leben, brauchst du das Verständnis, das geistliche Verständnis nicht, das Verständnis von Christus nicht. You were born without evil understanding. Are you getting it? You are brought into this world without evil understanding. Amen. You can see our children as they are growing. You can see that they understand things. Because you know, you can see the understanding. It's so evil. Amen. Amen. Because that evil understanding came after the fall of man. Weil dieses bösartige Verständnis nach dem Sündenfall gekommen ist. Amen. Amen. To say no to Christ and the things of Christ. To say no to Christ and his things. To reject and ignore Christ. Make more sense all the time. Nein zu Christus zu sagen, die Dinge von Christus zu verweigern. Are you getting it? To say no to Christ and say yes to your natural family, that theory, you know that, yeah, after themselves. It made more sense to the natural man. Nein zu sagen zu Jesus Christus und beispielsweise sich für seine natürliche Familie zu entscheiden, macht viel mehr Sinn für den natürlichen Menschen. To hate what Christ loves and to love what he hates. We make more sense to you. Das zu hassen, was Christus eigentlich liebt, und das zu lieben, was Christus eigentlich hasst, wird für den natürlichen Menschen und für dich selbst als natürlicher Mensch viel mehr Sinn machen. To follow the good of this world. Das Gute dieser Welt nachzugehen. Amen. And to follow that of Christ. That of this world will make more sense to you. To follow. Wenn du die Wahl hättest, zwischen dem Guten dieser Welt zu folgen und dem Guten von Christus nachzufolgen, würde für dich mehr Sinn machen, den Guten dieser Welt nachzufolgen. Amen. Through the natural understanding, religion will make more sense to you than the kingdom of heaven. Wenn du das natürliche Verständnis hast, dann wird das Verständnis der Religion viel mehr Sinn machen für dich als das Verständnis vom Königreich Gottes. Are you getting it? Religion message, religious message will be more meaningful to you than the kingdom of heaven's message. Die Botschaft von Religion wird viel mehr Sinn für dich machen als die Botschaft des wahrhaftigen Königreich Gottes. Religious message is information. Denn die Botschaft von Religion ist Information. But Christ's message is revelation. Aber die Botschaft von Religion ist Offenbarung. Everything you have been hearing here, they are revelations. All das, was du hier hörst, ist Offenbarung. Because they are based on the finished work of Christ Jesus. Weil sie auf das fertige Werk von Christus basieren. We know things by revelation. Wir wissen Sachen durch Offenbarung. And not by information. Nicht durch Information. In Christ's kingdom. Im Königreich von Christus. Ephesians 3:3. Let's quickly go to Ephesians 3:3, please. Wir lesen Epheser 3, Vers 3. Ephesians 3:3. Epheser 3, Vers 3. Praise the Lord. Amen. He said, blessed be the God. Oh, sorry. Ephesians 3:3. Verse 3. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. I do see something here. He said, how that by revelation he made known unto me. It is through revelation we know Christ. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ. Das heißt, durch Offenbarung erkennen wir Christus. And not by information. Und nicht durch Information. Amen. Amen. You know, Paul spoke a lot about revelation. Paulus hat viel von Offenbarung gesprochen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Galatians 1, before we come here, we come here again, but go to Galatians 1. Wir lesen Galater 1. From verse 10. Galatians 1:10. 10 to 12. He said, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Verse 11. But I satisfy you, brethren, that the gospel which was preached, verse 11, are we there, please? That the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Mm. Praise the Lord. Amen. By the revelation, Christ himself revealed them to me. Paulus sagte, dass er durch eine Offenbarung Jesus Christus erkannt hat und dass Jesus Christus ihn offenbart hat. Just like our message here today and all the time. Genau wie die Botschaften, die wir hier immer hören. Amen. Amen. Men have their revelation. Der Mensch hat seine eigene Offenbarung. Satan reveals things to them also. Denn der Satan offenbart den Menschen eben. But our revelation is of Christ Jesus. Aber unsere Offenbarung ist von Christus Jesus. Because it's based on the finished work of Christ. Weil sie auf dem fertigen Werk von Christus basiert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Any revelation that is being revealed to you, the question is it based on the finished work of Christ? Jede Offenbarung, die dir offenbart wird, die Frage ist, basiert es auf dem fertigen Werk von Christus oder nicht? Oh, it's all about you. Oder geht es bei der Offenbarung um dich? Are you getting it? How to know the true revelation from daran, Christ Jesus? Daran erkennst du die wahrhaftige Offenbarung von Christus. Are you getting it? You know, people always say they hear from the Holy Spirit. Die Leute behaupten immer, dass sie vom Heiligen Geist hören. Are you... Praise the Lord. We should be able to prove them. Aber wir sollten in der Lage sein, das zu prüfen. And know who is speaking. Um zu wissen, wer gerade spricht. Amen. Amen. Again, Ephesians 3, please. Wir gehen zurück zu Epheser 3.